Wald dringt der Abendwind. Wieder dein Segel vor mein Haus. Das bei Tag durch tausend Leben schwimmt. Doch am Abend ruht es aus. Bei dem einen, dem einen, dem einen, dem einen Leben. Ja, bei meinem, bei meinem, bei meinem, bei meinem Leben. Jeden Abend aber kommt die Angst, dass dich ein Sturm so weit verschlägt, dass du niemals mehr bei mir anlangst, weil der Sturm dich weit fortträgt.